hier, wie ihr wisst, UFO 361, Codebridge. Bla bla bla, ja du hatest, laberst Kacke. Guck, ich war grad da, wo du hin willst, also lass es. Ich schnapp mir dein Mädel, du machst schlapp, kleiner Penis. Rast ist eh nicht und ich frag mich, was du redest. Ich versteh kein Wort, so als weißt du Putti-Tang. Bin hier in deinem Dorf, weil ich dort jedes Putti kenn. Wirst lieb, mein Freund, weil du nur mit Touris hängst. Ich scheiß auf dein Joint und schon die VZ. Yeah, du redest viel, auch wenn der Tag nicht lang ist. Deine Frau sieht mein Teilfeld, dass deiner nicht lang ist. Sag, was dich anpisst, doch rede keine Mist. Und wenn du ehrlich sein musst, ist dein Leben ein Witz. Backen, H, R, bald gibt's Nacken. Für die Rap-Szene, Dreck-Szene, die ich jetzt mal wegkriege. Knallen jetzt die Waffen. Du redest vom harten Leben in deiner kleinen Gosse. Das, was du in 10 Jahren siehst, seh ich in einer Woche. Laber nicht, wenn du mich siehst, hast du Respekt, als wenn du deinen Vater triffst. Harter Shit zu machen, na dann nix, Spaß, Schnauze. Pause für alle Rapper da draußen. Für alle, nicht saugen, Bitch kaufen. Ich bin zulässig, immer. Du willst zu Hut mit rein, komm nicht zulässig. So, ich dachte, komm schon der Fahrt. Macht keinen Sinn, geh nach Hause, check. Aber mich nicht wollen, ich bin der Leite. Was du raidest, hab deine Bitch nach dem Mercedes. Ja, so schnell kann es gehen, wenn du Spaß zu spät bist. Hartmann, du hast kein Penny, brauchst Gras. Ich versteh nicht, was du sagen willst. Penny South Park. Du redest viel, auch wenn der Tag nicht lang ist. Deine Frau sieht mein Teil, halt das leider nicht lang ist. Du redest viel, auch wenn der Tag nicht lang ist. Du redest viel, auch wenn der Tag nicht lang ist. Du redest viel, auch wenn der Tag nicht lang ist. Du redest viel, auch wenn der Tag nicht lang ist. Deine Frau sieht mein Teil, halt das leider nicht lang ist.